Kennt ihr die Geschichte mit den Meerschweinchen? Ja. Kennt ihr? Dann erzähle ich jetzt mal die Geschichte mit den Meerschweinchen und von der Mama. Mami? Hm? Mami, du? Hm? Das Meerschweinchen ist tot. Hm? Das Meerschweinchen ist tot. Willst du ein neues? Nein, das geht ja auch wieder tot. Das Meerschweinchen hat sowieso nur gestunken und überall rumgeknabbert. Ich hab das aber lieb gehabt. Geh schön spielen, Schatz. Mami, holst du das Meerschweinchen? Lass es im Käfig liegen. Der Papi gibt's dann morgen dem Hasso von Tante Lotti. Und der isst das dann? Ja, Schatz. Das kann man nicht mehr essen. Hm? Das kann man nicht mehr essen. Ja, dann ist ja gut. Mami, ich bin schuld, dass das Schwein tot ist. Melanie und ich haben um das Meerschweinchen gewettet. Melanie hat gewettet, dass du unser erstes Meerschweinchen im Sommer vom Balkon geschubst hast, weil das Pipi in eine Blume gemacht hat. Hat Melanie überhaupt schon seine Hausaufgaben gemacht? Jetzt das Meerschweinchen liegt im Briefkasten. War ein Hausbesitzer. Aber das ging dann nicht richtig rein. Und da hat die Melanie das mit ihr sein Catcar überfahren. Macht bloß alles wieder sauber. Mami, wischst du das weg? Räumt eure Ecke gefälligst alleine auf. Nein, unterm Briefkasten das Blut. Habt ihr schon wieder im Flur gespielt? Wir haben doch nur das Schwein da reingeworfen. Mami, du hast unser erstes Meerschweinchen im Sommer wohl vom Balkon geschubst. Melanie hat mir die Blutflecken auf der Straße gezeigt. Und da hat sie die Sau gewonnen, weil die brauchte doch ein Unfallopfer für ihr Catcar. Oder kennt ihr die Geschichte, wo ich mein Spielzimmer aufräumen musste und wo die Mami so böse war? Nein, erzähl ich die auch. Oder wollt ihr die nicht hören? Doch. Ihr seid komisch. Hannilein, dein Spielzimmer sieht schon wieder aus wie ein Schweinestall. Räum gefälligst auf, sonst. Du drohst mir, Mami? Verfluchte Kröte, mach deinen Dreckstall sauber! Soll man sowas Freches zu seinen Kindern sagen? Du? Gleich sitzt, was? Aber Mami, weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin doch dein Eigenfleisch und Blut! Hör auf mit dieser Tour! Aber Mami, ich bin nur dein Mausilein, dein Dickerle, dein Knödelchen. Richtig, ein dickes Knödelchen bist du. Soll man sowas Böses sagen, Mami? Und alle? Soll man sowas Böses sagen? Oh ja, jetzt hat die Mami schon Angst. Ich will aber, dass du tust, was ich sage. Ich will, ich will, ich will. Eltern, die was wollen, kriegen was auf den Ballen. Und sind später in Altersheim verschollen. Hör auf damit! Hör sofort auf! Mami, ich gehe jetzt raus spielen. Sei schön artig beim Saubermachen. Und mach nicht so viel dreckig. Gibst du mir noch das Händchen, Mami? Nicht das Händchen, das saubere Händchen, du blöde Kuh. So, jetzt bin ich also HP und ich wollte ganz kurz was erzählen von meinem letzten Auftritt. Also bei meinem letzten Auftritt, da saß in der ersten Reihe eine Frau, die stillte ihr Kind. Nein? Müssen Sie mal vorstellen, ich mache meine Mätzchen oben auf der Bühne und unten sitzt so eine Frau und stillt ihr Kind. Nein? Aber dieses Kind, das seuchte in einer Manier. Nein? Da war nicht mehr feierlich, ne? Immer diesen hier so. Wirst du doof bei, letztendlich. Nein? Aber das Härteste war, das Kind war 14 Jahre alt. Ja, und da bin ich so ans Denken gekommen. Wie war das eigentlich bei meiner Mutter und mir? Also meine Mutter wollte mich ja 2 Monate nach meiner Geburt noch abtreiben lassen. Nein? Und später meinte sie immer zu mir, wieso kannst du nicht wie dein Vetter Gustav sein? Mein Vetter Gustav ist bei der Geburt gestorben. Und es spielte sich auch später immer der gleiche Dialog zwischen uns beiden ab. Ne? Meine Mutter sagte immer, du hast kein Geld, du hast keine Freunde, du hast keine Zukunft. Aber Mutter, ich bin nicht deine Mutter. Nein. Aber ich meine, mein Vater, der hat es gut getroffen. Der sitzt übrigens da unten, ne? Hallo Papa. Ja, auf jeden Fall, mein Vater hat es gut getroffen, ne? Der ist ja jetzt Gefängnisdirektor geworden, ne? Ja. Aber ich meine, der hat ganz hart dafür arbeiten müssen und hat damals ganz klein als einfacher Gefangener angefangen. Nein, Papa? Aber ich meine, der war auch eigentlich ganz patent und so, ne? Und meine Mutter kam letztens zu mir und sagt, ich enterbe dich. Ich mach's jetzt wieder, liebe Gott, in mein neues Testament. Aber das härteste Pantöffelchen, das muss ich jetzt ganz zum Schluss erzählen, kommt meine Oma letzte Woche zu mir und sagt, ich will keine Enkelkinder mehr haben. Ich lass mich jetzt sterilisieren. Ich weiß nicht, ob Sie, euch und ihr alle wissen, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. Toll, da applaudiert sogar jemand dafür. Ja, und zwar bei uns im Ruhrgebiet ist es ja so, was gibt's da zu lachen? Also der Witz kommt erst nachher. Ich mache jetzt erst. Ihr müsst schon aufpassen, wo eine Pointe ist und wo nicht. Das ist jetzt immer noch die Vorgeschichte, gell? Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt's nichts zu lachen. Ja? Also bei uns im Ruhrgebiet ist ja üblich, dann lehnen sich die Leute so raus, ne, gucken aus dem Fenster und da sehen die so einiges. Und unser... Du weißt bestimmt wieder, was man da sieht. Nicht gut. Die sehen auf jeden Fall so einiges, ja? Und unser Nachbar ist Sachse und der hat Folgendes gesehen. Herber? Herbert, du guck mal. Da ist eine Frau auf dem Eis ausgeditscht. Boah, du, die hat sich vielleicht lang gelegt, du. Rums, bums, da lag die dicke Nudel. Herbert, du, die kommt gar nicht mehr von alleine hoch. Du, mit 3 Mann sind sie am ihrem Rummachen, du. Herbert, die hat genau das gleiche grün-weiß gestreifte Kleid wie du. Hertha? Hertha! Was rumpelt? Ich nehme an, Sie haben alle einen Führerschein, ja? Oder zumindest irgendwann mal verloren oder so. Auf jeden Fall alle Erfahrung damit. Und ich möchte jetzt mal von einer Fahrprüfung erzählen. Da war die Vorgeschichte immer noch. So, Herr Schröder, herzlich willkommen erstmal zu Ihrer Fahrprüfung. Herr Schröder, Sie sind der erste Prüfling, der in der Fahrprüfung den rein integrierten Psycho-Härtetest mitmachen tut. Das heißt, ich muss Ihnen während der Prüfung ein paar Fallen stellen und Sie müssen den Fehler am Schlawittchen packen. Alles klar, Herr Schröder? Ja, glaub ihn, Klapperstorch. Herr Schröder, wir schnallen uns nicht an, beschleunigen von 0 auf 100 und biegen ganz flott in der Hartmannstraße ein. Wobei wir den Hintermann durch abwechselndes Blinken irritieren. Ja, Herr Schröder, das war schon mal schlecht. Nein, das geht schon mal nicht. Herr Schröder, wir geben jetzt einmal Gas, geben jetzt Vollgas und machen die Augen feste zu. Ja, Herr Schröder, schlecht. Nein, das geht aber nicht. Ja, aber... Nix aber, Herr Schröder. Hier wird aufgepasst und nicht gedacht. Nein, Herr Schröder. So, Herr Schröder, wir machen weiter. Es geht weiter mit unserer Fahrprüfung. Herr Schröder, wir fahren dem vor uns fahrenden Opel mal ganz dicht auf und strecken die Zunge feste raus. Herr Schröder, das können wir aber besser. Toll, Herr Schröder. So, Herr Schröder, jetzt packen wir einmal unterm Sitz. Ja, ja, Tempo halten. Und was haben wir in der Hand? Mann, eine Pulle Whisky. Richtig, Herr Schröder. Und da schütten sie uns beiden jetzt mal ein Gläschen Whisky ein. Und wieder in eine Grube reingeplumpst. Denn sie konnten höchstens mir ein Whisky einschütten. Sie konnten sich aber ein paar Schnittchen machen mit Wurst und Ei. Nein? Aber ansonsten klappt das ja einmalig mit dem Bordservice. Herr Schröder, nach der Faustregel, wer an der Ampel nicht kommt zur rechten Zeit, der fährt einfach über den Bürgersteig. Wollen wir unsere Route fortsetzen? Herr Schröder, sind Sie eigentlich bekloppt, sagen Sie mal? Haben Sie denn nicht das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung gelesen? Was denn? Bei dem Tempo soll ich auch noch lesen? Ja, Herr Schröder, dann machen wir gleich mal weiter. Wir kommen zum theoretischen Teil. Ich stelle Ihnen jetzt die Gewissensfrage. Herr Schröder, glauben Sie, dass Sie dazu in der Lage wären, einem bei 120 Stundenkilometer sich übergebenden Beifahrer genauso viel Liebe und Wärme zu geben, wie es die Situation verlangt? Herr Schröder, mal ganz ehrlich. Ja, wenn mal einer auf den Sitze kotzt, da fliegt er raus. Herr Schröder, da müssen Sie doch ein bisschen lieb nach den sich Begöbelnden hin sein. Das geht ja nicht. So, Herr Schröder, anhalten und Beifahrer verkloppen lassen wir ausfallen. Dann machen Sie sonst womöglich auch noch. Der kriegt eins auf die Fresse, kriegt er. Ja, Herr Schröder, ganz klasse. Herr Schröder, was sind wir denn von Beruf? Schmied. Richtig, Herr Schröder. Und nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Herr Schröder. Letztens war ich übrigens in der Kirche und da saß neben mir eine Frau, die hat sich eine Zigarette angezündet. Ey, da ist mir echt das Bier aus der Hand gefallen. Seid ihr jetzt fertig? Oh ja. Yes. Wenn die Mami mich in den Keller einsperrt, wein ich nie. Weil im Keller ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ist da sogar lustig. Und wenn die Mami mir sagt, soll ich dir Popo vollhauen oder willst in den Keller, dann gehe ich immer in den Keller. Weil da ist gar nicht so schlimm. Und da ist viel lustiger als in meinem Kinderzimmer. Und da sind ganz viele lustige Sachen und ganz viele Flaschen mit was zu essen und zu trinken drin. Einmal habe ich eine Flasche aufgemacht mit ganz viel Vanillepudding drin. Aber der war, glaube ich, schlecht. Weil der so gebrannt hat im Bauch. Und so wie Milch war. Aber da lacht man von, Und einmal habe ich im Keller gesessen und da habe ich zu Mami gesagt, Mami, ich will was zum Trinken haben. Und da hat die Mami geschimpft. Und da hab ich dann das schlechte Wasser aus dem Keller getrunken. Vielleicht war das auch alte Cola oder Medizin. Einer hat sogar mal wie Spülmittel geschmeckt, wo sie mir den Magen ausgepumpt haben. Aber von dem schlechten Wasser im Keller wird man richtig lustig. Und das ist auch alles sauer. Und sauer macht lustig. Wenn die Mami immer morgens davon trinkt, dann wird sie böse. Aber wenn ich das trinke, habe ich immer Lust, unsere Kindergartenlieder zu singen. Zum Beispiel, dicker, dummer Grete, auf der Wiese steht's. Und wenn die Mami mich dann haut, dann mag ich gar nichts mehr davon. Die Mami hat mir erzählt, wenn sich zwei Leute unheimlich lieb haben, dann stecken die Zunge in den Mund untereinander. Da machen die einen Zungenkuss, ne? Aber ich finde das unheimlich ekelig. Ich würde einen höchstens die Zunge in den Mund stecken, wenn ich den gar nicht leiden kann. Und jetzt wollte ich noch die Geschichte erzählen, wo ich bei meiner Oma war und wo das so langweilig war. Boah, was ist das langweilig? Man weiß gar nicht, was man machen soll, ne? Boah, ist das langweilig? Du Omi, die suchen hier in den Rätselheft den Fabelnamen für Storch. Reinecke Fuchs heißt der. Reinecke Fuchs? Ne Quatsch, Adole, Adebar heißt der Storch. Der kommt aber auch in der Sagenwelt vor, ne? Hast du noch ein Rätselheft für Oma? Du Omi, die suchen hier in den Rätsel ein anderes Wort für geistesgestörter Zahnarzt. Was suchen die? Einen geistesgestörten Zahnarzt. Schreibt bekloppter Dentist. Nee, das geht nicht. Dann schreibt Dr. Vogt. Geht auch nicht. Aber der ist Ballerballer, ne? Der hat nämlich in der Zeitung setzen lassen, dass er der Sommerzeit nicht mitmacht, ne? Und seine Patienten möchten sich doch danach richten. Ja, ich bin doch nicht bekloppt. Ich renne doch nicht morgens um 6 an den Zahnarzt. Wieso um 6? Was weiß ich? Boah. Das ist das langweilig, ne? Du Omi, wann kommt Mami zurück? Weiß ich nicht, Kind. Die kaufen nämlich noch Rätselhefte. Omi, ist Frankfurt eine große Stadt? Oh ja, Kind. Über 100.000 Einwohner. Wieso? Weil mein Lehrer, der war in Frankfurt an der Uni. Es heißt nicht Frankfurt an der Uni. Es heißt nicht Frankfurt an der Uni, es heißt Frankfurt am Main oder an der Oder. Also mein Lehrer, der war in Frankfurt am Main oder an der Uni. Omi, sag mal, sind alte Leute immer dick? Wieso bin ich dick? Ja, du bist dick, Oma ist nicht dick. Und wann kommt Mami zurück? Weiß ich nicht. Hast Hunger? Willst essen? Ist noch ein Eis da? Bei dem Wetter? Weißt, wer dick ist? Deine Tante Erika ist dick. Boah, die ist dick. Und der Pudel von Wannebergers, der ist vielleicht dick. Hast du noch ein Rätsel für Oma? Omi, wann kommt Mami zurück? Weiß ich nicht, Kind. Boah, was ist das langweilig? Und wann kommt Mami zurück? Boah, was ist das langweilig? Viel zu viel. Mami! Also ich weiß nicht, was Sie in Ihren Ferien machen, aber ich... Ferien, aber ich... Sorry, nochmal, Ferien. Naja, also ich fahre in Ferien auf jeden Fall in diesem Jahr nach Dänemark. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Dänisch beigebracht. Und wenn Sie jetzt Lust haben, können Sie mit mir Dänisch lernen. Also, liebe Freunde, herzlich willkommen aus unserem Dänischkurs Ja, Ja, mit Dänen. Unbewohnt. Habe ich das nicht richtig ausgesprochen? Ja, ja, mit Dänen. Und wir wollen gleich mit der ersten Lektion beginnen. Und die erste Lektion heißt Ökemeng Hawk. Ökemeng Hawk. Und wir wollen doch mal alle sagen, wenn alle wir sprechen zusammen, Ökemeng Hawk. Ökemeng Hawk. Ja, toll. Schön lauter den hier. Und Ökemeng Hawk heißt, ich bin krank. So. Und wenn uns jetzt einer sagt, ich bin krank, dann muss ich auch wissen, was ich darauf entgegen sage. Und dann muss ich das auch sagen. Und auf diesen sagen wir dann Tökumeng Eckhorn. Tökumeng Eckhorn. Sagen wir das einmal zusammen. Tökumeng Eckhorn. Nein, nein, nein, das geht eck! Zwei, drei, Tökumeng eck! Ja, toll, so schön! Und es heißt dann, du bist aber noch viel kränker. Wenn wir den einen auswissen wollen, wenn der sagt, du bist krank, dann sagen wir, selmis wie wir sind, oh oh, du bist aber noch viel kränker. Und Sie sehen schon, die dänische Sprache ist sehr, sehr witzig und komisch. Ja, sie lachen schon. Und hat viele, viele Tücken und Lücken. Und es ist auch wichtig bei der dänischen Sprache, nicht Lenz zu faulen. Faul zu lenzen. So, und wenn wir dann ganz doll krank geworden sind, dann kann der auch passieren, dass der ganz schlimmer wird. Und am Ende müssen wir dann sagen, Jok Bang Ming Töben. Jok Bang Ming Töben. Sagen wir das einmal zusammen. Und Jok Bang Ming Töben. Und es heißt dann, ich bin abgestorben. Und wenn wir danach den Abgestorbensein wieder gesund geworden sind, dann müssen wir auch wieder gut essen. Und wir sagen dann, ich ting Butter abgenü, ob Töcke. Und es heißt dann, ich esse jede gute dänische Magenbutter und den Tiss. Kleiner Witz. Nicht? Weil ich darf nicht sagen, ich esse jede gute dänische Magenbutter und den Tiss. Muss also sagen, ich esse jede gute dänische Magenbutter auf den Tiss. Muss also sagen, Eltingbutter abgenü in Türke und darf auf keinen Fall sagen, Eltingbutter abgenü ob Türke. Haben Sie das verstanden? Haben Sie nicht? Und jetzt schreiben wir einen kleinen Brief. Und an die Anfänger schreiben wir Heldingskodemahade Johansen. Heldingskodemahade Johansen. Möchten Sie das bitte wiederholen? Ah, das konnten Sie nicht. Nicht gut aufgepasst. So, und wir schreiben weiter in den Brief. Heldingskodemahade Johansen. Er hat bin Skürber Töfers Kader verdrücket, der Törge Tör, den Klader Herbers Körfer ticket, Snühe Senkelen. Wir übersetzen den Brief. Liebe Tante Johansen, vielen Dank für die selbige Weihnachtsgeschenke und die selbige Krawatte. Hoffentlich bist du nicht mehr so dick wie bei unser letztes Familientreff. PS, schick uns bitte ein paar Snühe Senkelen. So, liebe Freunde, und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder bei Ja, Ja, wir Dänen. King Harder von Skübertör, Übertör. Mami, die Melanie und ich spielen jetzt Mo, Mo. Mami, die Melanie und ich spielen jetzt Mo, Mo. Ja, Schatz. Also, ich lege jetzt einen Bube drauf und dann darf ich mir was wünschen. Ich auch? Nein, nur ich. Ich will mir aber auch was wünschen. Ich will auch was haben. Ich muss mir doch eine Karte wünschen, Mann. Ich will aber keine Karte haben, Mami. Ich will ein Pferd haben. Oh Mann, Mami, die ist doof. Die versteht das Spiel nicht. Dann spielt doch was anderes. Ich will aber Mau Mau. Seid schön still. Also, ich leg jetzt eine 8 drauf und du musst aussetzen. Wieso ich? Setz du noch aus. Ich setz dann bei einer anderen 8 aus. Entweder wir setzen zusammen aus bei 8 oder ich spiele nicht mehr. Ich ruf die Mama. Ruf doch. Mutti, die Melanie will nicht aussetzen bei 8. Weil ich verlieren will, er will immer gewinnen. Ich hab keine Lust mehr. Mami sagt ja, die soll Lust haben. Spiel jetzt mit, Melanie. So, ich jetzt setze eine 8 drauf und du musst aussetzen. Ich setz nicht aus. Alleine nicht. Doch. Oh Mann, Mami, die ist doof. Die isst das Kartenspiel auf. Wenn ihr Hunger habt, dann kommt gefälligst in die Küche. So, und du bist jetzt mau. Selber mau. Du bist aber mau. Und du bist blöd. Mutti, die Melanie will nicht mau sein. Sei mau, Melanie. Sei sofort mau. Nur wenn der Hanilein auch mau ist. Und dann ist die Mami zu mir gekommen und hat bei mir mau mau gemacht. Mau, mau! In einem dunklen, dunklen Wald, da lebte eine Bärenfamilie. Die war glücklich und zufrieden. Eines Abends saßen sie gemeinsam bei Tisch. Und Papa Bär sagte, wer hat mein Bier ausgetrunken? Mama Bär, wer hat mein Bier ausgetrunken? Baby Bär, Sie waren bestimmt schon mal alle im italienischen Restaurant, ne? Und da kann man auch einiges erleben. Und das Ehepaar, was jetzt im Restaurant ist, erlebt auch einiges. Aber, könnten wir bitte unsere Bestellung aufgeben? Also, ich hätte gern einmal eine Pasticcio Primadonna und eine Tagliatella Fucigato. Nummer? Das ist die Nummer 415. Gut, einmal 415. Irgendein 176 gefällig? Wie bitte? Ob Sie ein 176 wollen, Pudding, Quark, Gelatti oder was? Also, dann hätte ich gern ein Picky Veloce. Also, ich hätte gern ein 14 mit wenig 7. Gut. Und für die Dame vielleicht ein bisschen 19 aller 35 aller 66? Oh nein, 66 vertrage ich nicht so gut. Welche Nummer haben denn Pommes? Pommes sind die Nummer 0815. Ja gut, also einmal 0815 und ein Kaffee. Nee, einen 47. Mit oder ohne Sahne? Mit 25. 25 ist die Mehrwertsteuer. Sahne hat bei uns keine Nummer. Ach, und was 00 bei Ihnen? Das Klo. Also, das ist bestimmt lecker hier. Das hat so eine lange Nummer. Also hätte ich gern einmal 1.000.000. 230.566. Das ist unsere Telefonnummer. Möchten Sie der Dame vielleicht ein Aperitif ausgeben? Ach, der schmeißt da höchstens eine Runde Tempotaschentücher. Apropos Tempotaschentücher, Herr Ober, könnten Sie mir vielleicht ein Tempotaschentuch leihen? Sie bekommen es hinterher auch garantiert wieder zurück. Sie kriegen gleich eins in Ihre Kalamare, Sie 90, Sie. Er hat Spaghetti con Kotze zu dir gesagt. Sie. Sag 70 zu ihm. Sie 70, Sie. Ich bin kein Kartoffelpuffer. Raus! Tja, das Gehirn, haben Sie schon mal Gedanken gemacht über das Gehirn? Weil das Gehirn ist ja ein wahnsinnig komplexes Gebilde, nicht? In der Steinzeit, da waren die Menschen noch nicht so weit und da ging das den ganzen Tag immer nur so, nicht? Haben wir nicht mehr nötig. Wir sind weiterentwickelt, nicht? Aber zum Beispiel nach 2 Schnäpsen, da sind wir dann wieder da. Ja, und die liebe Frau Schniedermann, die war auch mit ihrem Mann in Spanien. Und die beiden haben da einen Stierkampf besucht. Und da hat sich Folgendes abgespielt. Boah, was viele Leute hier auf dem Sportplatz. Wie wenn bei uns Schalke spielt, ne? Und alle als Spanier verkleidet. Das sind Spanier. Oh, guck mal, wie im Film. Boah, jetzt kommt die Kuh. Oh. Toll. Oh, eine Schwattekuh. Nicht so langweilig wie bei uns mit Glocke und so. Das ist mal eine richtig hübsche Kuh. Das ist keine Kuh, das ist ein Stier. Hör mal, was rufen die da alle? Olé rufen die. Olé? Die Kuh heißt bestimmt Olé. Oh, der französische Name passt aber gut auf die Kuh, ne? Und wer kämpft hier nachher? Die Kuh. Der Stier gegen Torero. Was? Die Kuh muss hier gleich kämpfen? Gott, das arme Rind. Gegen wen, sagst du? Gegen Torero. Ach, und wo ist der Tor? Nein. Der Torero gibt nachher den Stier den Todesstoß. Was? Wir sind doch hier in der Metzgerei. Die können das Tier doch nicht bei lebendigem Leibe tot machen. Ohne Betäubung und nix. Was sagt denn der Bauer dazu? Welcher Bauer? Der Bauer, den die Kuh gehört. Das ist keine Kuh. Ja, die hatte aber Hörner. Oder willst du sagen, das ist ein Hirsch oder was? Du bist doch doof. Oh, guck mal, die hat vielleicht einen kleinen Euter. Red du, Mann. Zum Glück sprechen sie ja alle Spanisch. Sag mal, wer macht eigentlich die ganzen Pferdeäpfel hier weg, ne? Die arme Kuh kann ja ausrutschen. Der Ausländer hier. Oh, guck mal. Oh Gott, jetzt guck mal. Jetzt geht die Kuh gegen Torwart. Hör mal, der Torwart wirft der Speere nach der Kuh. Hör mal, die machen die Kuh tot. Mach was, Hans. Jetzt halt endlich deinen Mund, Mensch. Hör auf, die Leute gucken schon. Was? Meinst du, das stört mich? Stell dir mal vor, die würden meine Muschi über den Sportplatz hetzen. Würdest du da auch so dumm rumgucken, Mensch? Jetzt mach was, Hans! Red du, Mann! Aufhören! Freiheit, lass die Kuh los! Ich kann keine toten Tiere sehen! Jetzt mach was, Hans! Lisbeth, guck mal, jetzt geht die Kuh gegen Torero. Jetzt hat der Stier, oh Gott, jetzt hat der Torero, jetzt hat der Stier hat den Torero mitten durchgespießt. Oh, guck mal, die Kuh, die arme Kuh, nichts ist ihr passiert. Jetzt lacht sie ganz glücklich. Liebe Norwegen-Freunde, herzlich willkommen zum Reisebericht Norwegen. Wie Sie alle wissen, ist Norwegen das Land der fünf unbegrenzten Möglichkeiten. Wandern, essen, trinken, schlafen und Elche totschießen. Norwegen wurde ja auch schon in der Bibel erwähnt. Damals sprach man von den Elchaposteln. Norwegen ist riesig groß und unwahrscheinlich lang und weilig. Berge, Seen, Täler, Murmeltiere, Elchtiere, Blockhäuser und vereinzelt ein paar Norweger. Auf jeden Norweger kommen 75 Elche, 90 Murmeltiere und 100 Blockhäuser. Amsterdam ist das Venedig des Nordens. Oslo hingegen ist das Wanne-Eickel Skandinaviens. Keiner weiß, wo es liegt und keiner will dorthin. In Oslo leben 10.000 Norweger und logischerweise 750.000 Elche. ...900.000 Murmeltiere und nahezu 1 Million Blockhäuser. Während der Brunftzeit ist das Betreten der Stadt Oslo verboten. Übrigens, die Landessprache Norwegens ist nicht, wie immer vermutet wurde, Norwegisch, sondern das Brunftgeschrei der Elche. Prozentual sitzen in unserem Parlament 10 Norweger. Und jetzt alle zusammen, 75 Elche, 90 Murmeltiere und 100 Blockhäuser. Wobei wir derzeit eine sozialliberale Murmeltier-Blockhaus-Koalition haben. Die Lappen haben wir in Norwegen abgeschafft. Jeder Norweger besitzt jetzt anständige Kleidung. Im Gegensatz zu allen bösen Stimmen, die sagen, unser König Olaf ist ein norwegischer Elch, da kann ich nur sagen, er ist in Wahrheit ein echtes norwegisches Blockhaus. Kommen Sie nach Norwegen, dem Land der Abenteuer und der teuren Abende. Wie viele junge Mädchen haben ihren Verlobten verlassen und sind in den Wäldern Norwegens mit einem flotten Elch verschwunden? Und wenn der Norweger abends am Lagerfeuer zu seiner Frau sagt, Semjon, Orgenna, Schäflenjon, denn, dann weiß er, was er sagt. Lassen Sie sich nicht von bösen Stimmen beeinflussen, die sagen, von wegen Norwegen. In diesem Sinne, Semjon, Frogeschanjon, Froglenden. Ich komme zu meiner letzten Nummer. Ach, Sie waren das die ganze Zeit mit dem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem das 107. Europäische Schlagerfestival hier in der Kantine von Bayer Leverkusen zu Ende gegangen ist, erwarten wir, ich, Dorian Wurstbusch, und Sie, das sehr hoch verehrte Publikum, die Punktwertungen der einzelnen Nationen. Und die erste Jury, die ich heute Abend rufen darf, ist Jugoslawien. Guten Abend, Jugoslawien. Wo seid Otkabraba Oblatib Jugoslawien? Können wir Ihre Punkte haben? Jugoslawia, Besatzka Obraba Oblatib? Yes, and here are the results of the Jugoslavian jury. United Kingdom, no points. Yes, thank you very much. United Kingdom, no points. Le Royaume-Uni, pas de points. Großbritannien, keinen Punkt. Germany, 12 points. Germany, 12 points. Alemania, 12 points. Deutschland, 12 Punkte. Herzlichen Dank und Skrozhob Nabi Oshlaba Oblatschib nach Jugoslawien. Die nächste Jury, die ich rufen darf, ist in Amsterdam. Guten Abend, Amsterdam. Kijken wo's auf der Wege, Amsterdam. Können wir haben Hüppentjes? Yes, and here are the results of the Dutch jury. United Kingdom, no points. Yes, and once again, United King Kong Pong. Kong Pong, no points. Le Royaume-Uni. By the Point Ping. Point, Punkt. Point. Großbritannien, keinen Point. Punkt. Dankeschön, ganz lieb. Brasil, 12 Punkte. Haben Sie Brasilien gesagt? Est-ce que vous avez dit Brasil? Did you say Brasil? Brasil, 12 Punkte. Es tut mir leid, Sie können Brasilien keine Punkte geben. Brasilien gehört nicht zu Europa. En face de diverses personnes ne participant pas d'Europe, you can't give any points to Brazil because Brazil does not belong to Europe. Herzlichen Dank und kijken voor's auf de Wege in die Niederlande. Die nächste Jury, die ich rufen darf, ist in Zürich. Grüezi Zürich, eure Pünktli. Dankeschön, so lieb, so lieb. And here are the results of the Schweizerian jury. United Kingdom, no points. Yes, and once again, United King Kong, ping pong pong, pong kong pong, points, no points. Le way they did the taste in the mini, pas de peng, poing, punt, per, pent, Großbritannien, ten, den, England, keinen peng, pent, punt. Germany, 12 points. Yes, Germany, 12 points. Points. Thank you. Alle Mann, eine alleine. Nein, alles. Dankeschön. Allein, Alemannia, Ping, Pong, Punkt. Deutschland, kein Punkt. Ja, herzlichen Dank und grüezi in die Schweiz nach dem Schwitz in der Schweiz. Ja, und wir gehen weiter zur nächsten Jury. Ich darf München rufen. Auf geht's, Burm, eure Punkte. And here are the results. And here are the results of the Bavarian jury. United Kingdom, no points. Keinen Point for anybody. Keinen einzigen Punkt für so und Schmor. Ja, no points for anybody, pas de points pour quelque chose, keinen Punkt für niemand. Und ich darf ganz recht herzlich das Siegerlied bekannt geben. Es ist die Bundesrepublik Deutschland mit dem Lied Ein bisschen Teddybär. Germany with a little bit of teddy bear, Alemania un petit peu d'ambert, teddy. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder beim 108. Schlagerfestival, wenn es wieder heißt Make Shit a Hit. Dankeschön. Meine erste Freundin hieß Gunilla. Aber jetzt bin ich nicht mehr mit die zusammen, weil die mit einem anderen zusammen ist. Und ich hab die im Kindergarten kennengelernt. Die hat mir ganz verstohlen am Bauklotz rübergeschoben. Und das war für mich das Zeichen zum Aufbruch. Und dann habe ich mich in die Reihen verliebt. Und dann habe ich gesehen, wenn die gegessen hat, der wilde, erotische Zug um ihr seinen Mund. Wenn dann der Haferschleim darin runterglitt. Und ihr seine Hände darin rumgepatscht haben. Und toll fand ich auch immer bei der Gunilla, dass die Gunilla so einen tollen modischen Geschmacksverstand hatte. Die hatte in jeder Saison eine andere Kindergartentasche. Einmal mit Biene Maya und dann mit Pinocchio. Und beim Plumpsackspielen, da war die Gunilla immer wie ein Kürbis so schnell. Und die war gar nicht so richtig minderjährig. Die konnte alleine einkaufen und das ABC-Bet fast auswendig. Und mit ihr, seine Mama, hat die sich immer über ganz tiefen psychologische Sachen unterhalten. Zum Beispiel, warum Kinder in Bett machen und so. Und dann haben wir die auch noch zur Sprecherin von unser Komitee zum Daumenlutschen abgewöhnt. Und dann hat die noch die Dreirad- und Rollerprüfung mit Diplom bestanden und die hat da 2 Buntstiftsatz für gekriegt. Und von dem Tag an, als wir uns kennengelernt haben, in der Sekundarstufe 2 vom Kindergarten in der erweiterte Spiel- und Entwicklungsphase. Von diesem Tag an, da teilten wir unser Fencheltee und unser Porridge mit Apfelmus. Und dann hat die den anderen kennengelernt. Dann wurde die eingeschult und dann hat die sich in den aus der 2. Klasse rein verliebt, weil der war angeblich erwachsener, weil der nicht immer in die Nase gepopelt hat. Und der weiß, mit Frauen umzugehen. Und dabei war das immer so schön, wenn wir Lassie geguckt haben und Heidi, dann habe ich immer ihre Hand mit der abgekauten Fingernägel gehalten. Und einmal bei einer dramatischen Szene, da habe ich ihr seinen Tränenfluss gestoppt, als nämlich die Lieblingsziege von Heidi von Matterhorn runtergefallen ist. Und ich werde nie vergessen, wie wir die Märchenparks durchschlendert haben und wie wir manche Wundertüte aufgemacht haben. Aber die Gunilla, die war wie alle Mädchen. Die wollte immer nur das eine. Bonbons, Bonbons, Bonbons.